Geheimnis auf der Schliche. Frage mich, was was bedeutet. Und entziffere düstere Sprüche. Die Lücke Knopf A, 5B und Bahnhof Tlei. Was heißt das jetzt? Ach, ich weiß, Gebrauchsanleitung, aus Chinesisch übersetzt. Ich sehe es durch die Mauern und ich höre es ganz laut, wie heimlich das Verbrechen sich still zusammenbraut in den dunklen Gassen meiner Stadt. In den dunklen Gassen meiner Stadt. Läuft was schief, hier kommt der Detektiv. Läuft was schief, hier kommt der Detektiv. Unauffällig stelle ich Fragen. Tu, als sei ich ohne Willen. Hör mehr zu, als was zu sagen. Doch ich denk mir was im Stillen. Hey! So frag ich. Finstre Type, was machst du an meiner Tür? Ich aus Tragenzeitung, krieg ich viele Euro für. Ich sehe es durch die Mauern und ich höre es ganz laut, wie heimlich das Verbrechen sich still zusammenbraut in den dunklen Gassen meiner Stadt. In den dunklen Gassen meiner Stadt. Läuft was schief, hier kommt der Detektiv. Läuft was schief, hier kommt der Detektiv. Jeder könnte was vertuschen. Und es ist ihm zu misstrauen. Jeder könnte es verpfuschen. Und ein ganzes Werk versauen. Leider ist die Welt im Herzen böse, schlecht und voller Plage. Doch für mich, den Detektiv, ist es die Geschäftsgrundlage. Ich sehe es durch die Mauern und ich höre es ganz laut, wie heimlich das Verbrechen sich still zusammenbraut in den dunklen Gassen meiner Stadt. In den dunklen Gassen meiner Stadt.